Über Handy rief Gabi im Präsidium an. Und zwar bei Christopher Spechthammer. Organisationen beteiligt waren, fiel es ihnen nicht schwer, es so einzurichten, dass sie zusammen mit Enns Klassenkameradinnen.